FSK 93. Wo keins ist, ist eins. Eine Diskussion über Dialektik. Wir beendeten die letzte Sendung mit einer Komposition von René Mense, die leider nur kurz angespielt werden konnte. Deswegen hören wir sie noch einmal vollständig. Es war zu hören René Mense, En face d'en face, aus dem Jahre 2002. FSK 93, nun über Dialektik. Heute hat sich es zufällig ergeben, dass ein Thema, das über Marx geht, eine erstaunliche Aktualität in Deutschland bekommen hat. Überschrieben haben wir diese Sendung, die Geburt der Kritik der politischen Ökonomie aus der Kritik der Religion. Die Religionskritik ist ja in den letzten Tagen auf einem niederen Niveau betrieben worden, in einer Debatte über die Beschneidung von Juden und Muslimen. Und dort werden vulgär-materialistische Theorien vertreten, die die Unversehrtheit des Körpers für das Einzige halten, was am Menschen bewahrenswert ist. Der Mensch wird also ähnlich wie im französischen Materialismus wie eine Maschine behandelt, wenn auch dann heutzutage an eine biologische Maschine, aber dass der Mensch nicht nur eine biologische Geburt hat, sondern auch eine soziale Geburt, nicht eine zweite Geburt, wie Mary Louise Kaplan es mal nannte, das wird übersehen. Und dies war letztlich auch eine Einsicht, die bereits schon Marx hatte, indem er den Menschen sowohl weltgeschichtlich als auch individuell nicht für ein vollendetes Wesen gehalten hat. Selbst die Bildung der menschlichen Sinne ist ein Produkt der Weltgeschichte nach Marx. Das war jetzt eine Paraphrase aus den Pariser Manuskripten. Aber kommen wir mal zur Religion, wie Marx sie begreift. Wenn ein Marx-Zitat, meist ungenau zitiert, bekannt, aber noch lange nicht erkannt ist, dann das von der Religion als Opium des Volks. Nun würde man missverstehen, was gemeint ist mit Kritik der Religion, wenn man darunter verstünde, das Verwerfen der Religion, zumal ja auch das Opium nicht bloß eine Droge im schlechten Sinne ist, sondern auch ein Heilmittel. Um dies zu scheiden, sagt Marx selbst, dass die Kritik der Religion im Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligschein die Religion ist. Es geht ihm um die Kritik des illusorischen Glücks, aber nicht darum, mit der Kritik der Religion nicht bloß die Illusion, sondern auch noch den Anspruch aufs Glück zu zerstören. Diesen aufrechtzuerhalten, kann man als das Unabgegoltene von Religion bezeichnen. Wir hören zunächst einmal Karl Marx in den Zusammenhang, aus dem die bekannten, oft verfälschten Zitate, beispielsweise sagt man Opium fürs Volk, stammen. Anschließend gehen wir ihn Absatz für Absatz interpretierend durch. Für Deutschland ist die Kritik der Religion im Wesentlichen beendet. Und die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik. Das Fundament der irreligiösen Kritik ist, der Mensch macht die Religion macht nicht den Menschen. Und zwar ist die Religion das Selbstbewusstsein und das Selbstgefühl des Menschen, der sich selbst entweder noch nicht erworben oder schon wieder verloren hat. Aber der Mensch

in Posturis Religionem Breve Compendium, das 1753 mit der falschen Jahreszahl 1598 unter dem Titel De Impostoris Religionem herausgebracht wurde, wurde bis in die französische Aufklärungsliteratur wirkungsmächtig. Helvetius spart zunächst einmal das Christentum aus. Alle Religionen sind falsch, außer dem Christentum, das ich aber nicht mit dem Papismus verwechsle. Condorcet spricht von einem Zeitalter der absoluten Freiheit und Vernunftsherrschaft, wo es Tyrannen und Sklaven, Priester und ihre stumpfsinnigen Werkzeuge nur noch in den Geschichtsbüchern und auf dem Theater geben wird. Abel Millier widmet in seinem Testament ein Kapitel den Betrügern, weshalb die Politiker sich der Irrtümer und der Täuschungen der Religionen bedienen. Abel Millier fasst sein ganzes Buch am Schluss des Buches, das das Testament des Abel Millier heißt, ist herausgegeben von Günter Mensching. Wo ist das erhältlich? Bei Suhrkamp, nicht? Bei Suhrkamp 1976. 1976, aber es wird es wohl noch geben. Da heißt es, alle diese Argumente hier sind so beweiskräftig, wie sie es nur sein können. Es genügt, ihnen nur geringe oder mittlere Aufmerksamkeit zu schenken, um ihre Evidenz einzusehen. Und so ist durch alle Argumente, die ich oben vorgebracht habe, klar bewiesen, dass alle Religionen der Welt, wie ich am Anfang dieser Schrift behauptet habe, bloß menschliche Erfindungen sind und alles, was sie uns lehren und so glauben zwingen, nichts als Irrtümer, Blendwerk, von Scharlatanen, Gaunern und Heuchlern erfundener Lug und Trug, um die Menschen zu täuschen oder von schlauen und gerissenen Politikern erfunden, um sie im Zaume zu halten und mit dem unwissenden Volk, das blind und einfältig alles, was man ihm sagt, als von den Göttern kommt, glaubt, nach Lust und Laune verfahren zu können. Und diese schlauen und gerissenen Politiker behaupten, dass es zweckmäßig und ratsam wäre, die Menschen im Allgemeinen so hinters Licht zu führen unter dem Vorwand, es sei nötig, dass das Volk viele Dinge nicht wisse und viele falsche glauben. Da aber alle derartigen Irrtümer, Wahngebilde und Schwindeleien die Quelle und die Ursache unendlich vieler Übel, Missstände und Verbrechen in der Welt sind und da die Tyrannei, die so viele Völker auf der Erde seufzen macht, es auch noch wagt, sich dieses falschen und abscheulichen Scheinbehelfs zu bedienen, so ist es wohl gerechtfertigt, wenn ich sage, dass dieser ganze Wust der Religionen und staatlichen Gesetze, wie sie gegenwärtig sind, im Grunde nur Mysterien der Bosheit sind. Ja, meine lieben Freunde, sie sind in der Tat nichts weiter als Mysterien der Bosheit, verabscheuungswürdige Mysterien der Bosheit, denn durch eben dieses Mittel machen eure Priester euch zu elenden Gefangenen und halten euch unter dem verhassten und unerträglichen Joch ihres eitlen und irrwitzigen Aberglaubens, immer unter dem Vorwand, euch glücklich zu Gott zu führen und seine heiligen Gesetze und Gebote beachten lassen zu wollen. Und durch eben dieses Mittel plündern und pressen euch die Fürsten und Großen dieser Erde aus, unterdrücken euch, richten euch zugrunde und tyrannisieren euch unter dem Vorwand, euch zu regieren und das allgemeine Wohl herbeizuführen und aufrechtzuerhalten. Ich möchte meine Stimme vom einen Ende des Königreichs bis zum anderen ertönen lassen oder vielmehr bis zu den Endpunkten der Erde und aus Leibeskräften schreien. Ihr seid von Sinn, o Menschen, ihr seid von Sinn, euch derart gängeln zu lassen und blind so viel Ungereimtes Zeug zu glauben. Ich würde sie darauf hinweisen, dass sie sich im Irrtum befinden und dass diejenigen, die sie regieren, sie missbrauchen und betrügen. Ich entdeckte ihnen dieses abscheuliche Mysterium der Bosheit, das sie überall so elend und unglücklich macht und unsere Zeit und unserer Zeit unfehlbar in den kommenden Jahrhunderten zu Schimpf und Schande gereichen wird. Ich würfe ihnen ihre Torheit und Einfältigkeit vor, an so viel Irrtümer, so viel Blendwerk und so viel lächerlichen und plumpen Betrug zu glauben und dies alles so blind zu glauben. Ich würfe ihnen ihre Feigheit vor, so lange solch abscheuliche Tyrannen am Leben zu lassen, anstatt das verhasste Joch ihrer tyrannischen Regierung und Willkürherrschaft abzuschütteln. In der Antike sagte einmal jemand, dass nichts seltener zu sehen sei als ein alter Tyrann, und der Grund hierfür war, dass die Menschen noch nicht so schwach und feige waren, Tyrannen lange Zeit regieren oder leben zu lassen. Sie hatten den Geist und den Mut, sich ihrer zu entledigen, wenn sie ihre Macht missbrauchten. Heutzutage aber ist es kein seltenes Ereignis mehr, Tyrannen lange Zeit leben und regieren zu lassen. Die Menschen haben sich nach und nach an die Sklaverei gewöhnt und sie sind jetzt so sehr daran gewöhnt, dass sie fast nicht mehr daran denken, ihre einstige Freiheit wieder zu erringen. Die Sklaverei scheint ihnen eine Bedingung ihrer Natur zu sein. Deshalb wächst die Hoffart dieser abscheulichen Tyrannen auch von Tag zu Tag und deshalb erschweren sie auch alle Tage das unerträgliche Joch ihrer Willkürherrschaft noch mehr. Wo sind die edlen Tyrannenmörder, die man in vergangenen Jahrhunderten gesehen hat? Wo sind die Brutus und Cassius? Wo sind die edlen Mörder eines Caligula? Wo sind die Publicola? Wo sind die großmütigen Verteidiger der allgemeinen Freiheit, die Könige und Tyrannen aus ihrem Lande jagen und die jedem Einzelnen das Recht gaben, die Tyrannen zu töten? Wo sind die Cecina und die vielen anderen, die erbittert gegen die Tyrannei der Könige schrieben und laut ihre Stimme gegen sie erhoben? Wo sind die Kaiser, die würdigen Kaiser, wie Trajan und Antonius der Fromme, von denen ersterer dem obersten Beamten seines Reiches ein Schwert reichte und ihm befahl, ihn mit eben diesem Schwert zu töten, wenn er zum Tyrannen werden sollte? Und der andere sagte, dass er lieber das Leben eines seiner Untertanen retten würde, als tausend seiner Feinde zu töten. Wo sind, so frage ich, diese guten Fürsten und diese würdigen Kaiser? Solche Männer sieht man nicht mehr. Auch sieht man keinen dieser edlen Tyrannenmörder mehr. Aber wo sind, wenn es sie schon nicht gibt, die Chatelain und Raval unseres Frankreich? Warum leben sie nicht noch in unserem Jahrhundert, ja in allen Jahrhunderten, um alle diese abscheulichen Ungeheuer und Feinde der Menschheit zu erdolchen und zu erschlagen? Und durch dies Mittel die Völker der Erde von ihrer tyrannischen Herrschaft zu befreien. Lebten doch noch diese erhabenen und edlen Verteidiger der allgemeinen Freiheit. Warum leben sie heutzutage nicht mehr, um alle Könige von der Erde zu verjagen, alle Unterdrücker zu unterdrücken und den Völkern endlich die Freiheit zu geben? Solange ihr die Herrschaft von Fürsten und Königen auf der Erde duldet, werdet ihr und eure Nachkommen elend und unglücklich sein. Und ihr werdet elend und unglücklich sein, solange ihr den Irrtümern der Religion folgt und euch ihrem aberwitzigen Aberglauben unterwerft. Verwerft daher gänzlich diese eitlen und abergläubischen Verrichtungen. Verbannt aus eurem Geist den törichten und blinden Glauben an diese falschen Mysterien. Schenkt ihnen nicht den geringsten Glauben und lacht über alles, was euch eure auf ihren Gewinn bedachten Priester sagen. Wollt ihr denn mehr daran glauben als sie selbst? Beruhigt euren Geist und euer Herz ganz und gar darauf und schafft auch unter euch allen diese eitlen und dem Aberglauben dienten Ämter der Priester und Opfer ab und zwingt alle jene, so viele es ihre auch sind, so zu leben und nützlich zu arbeiten wie ihr selbst. Oder lasst sie sich zumindest mit etwas Gutem und Nützlichem beschäftigen. Aber das ist nicht genug. Strebt danach, euch zu vereinigen. alle, so viele es eure und euresgleichen sind, um das Joch der tyrannischen Herrschaft eurer Könige und Fürsten abzuschütteln. Stürzt überall die Drohne des Unrechts und der Ruchlosigkeit. Zertrümmert all diese gekrönten Häupter, brecht überall den Hochmut und die Überheblichkeit dieser stolzen und hochmütigen Tyrannen und duldet niemals mehr, dass sie euch irgendwie beherrschen. Den Vernünftigsten gebührt es, die anderen zu führen und zu regieren. Ihre Aufgabe ist es, gute Gesetze und Verordnungen zu erlassen, die den Erfordernissen der Zeit, des Ortes und anderer Umstände gemäß die Vermehrung und Erhaltung des allgemeinen Wohls bezwecken. Überzeugt euch also selbst, geliebte Völker, dass die Irrtümer und der Aberglaube eurer Religion und die Tyrannei eurer Könige und all derjenigen, die Macht über euch haben, die verhängnisvollen und verabscheuungswürdigen Ursachen aller eurer Übel, aller Schmerzen, aller Sorgen und eures ganzen Elends sind. Ihr könntet glücklich sein, werdet ihr von diesem abscheulichen und unerträglichen Joch des Aberglaubens und der Tyrannei befreit und würdet allein von einem guten und vernünftigen Magistrat regiert. Deshalb schüttelt, wenn ihr das Herz dazu habt und euch endgültig von euren Leiden befreien wollt, gänzlich das Joch derer ab, die euch regieren und euch unterdrücken. Vereinigt euch und bricht mit vereinter Kraft das Joch der Tyrannei und des Aberglaubens. Vertreibt in gemeinsamer Übereinstimmung alle eure Priester, alle eure Mönche und alle eure Tyrannen, um unter euch einen guten, vernünftigen und klugen Magistrat einzurichten, damit er euch in Frieden regiere, anständig Recht spreche, weder die einen noch die anderen bevorzuge und sorgfältig über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und des allgemeinen Wohls wache und dem ihr eurerseits unverzüglich und zuverlässigen Gehorsam schuldet. Euer Heil läge in eurer Hand. Eure Erlösung hinge allein von euch selbst ab, wenn ihr euch nur alle zusammentätet. Ihr habt alle Mittel und die nötige Kraft, um die Freiheit zu erringen und eure Tyrannen zu Sklaven zu machen. Denn eure Tyrannen hätten ohne euch selbst keinerlei Gewalt über euch, wie mächtig und großartig sie auch sein mögen. Ihre ganze Größe, all ihre Reichtümer, ihre ganze Stärke und Macht kommen nur von euch. Es sind eure Kinder, eure Eltern, eure Verwandte, eure Freunde und eure Nächsten, die ihnen im Krieg wie auch an allen anderen Stellen dienen, wohin jene sie schicken und jene vermöchten ohne sie, ohne euch nichts zu unternehmen. Sie bedienen sich eurer eigenen Kraft gegen euch selbst, um euch, so viele ihr auch seid, alle in ihre Sklaverei zu zwingen, und sie würden sich ihrer auch bedienen, um euch alle, die einen nach den anderen, zugrunde zu richten und zu vernichten, wenn nur einige ihrer Städte oder ihrer Provinzen versuchten, ihnen Widerstand zu leisten und ihr Joch abzuschütteln. Aber das wäre nicht ebenso, wenn das ganze Volk, alle Provinzen und alle Städte sich vereinigen und das ganze Volk sich gemeinsam verschwören würde, um sich aus der gemeinsamen Sklaverei, in der sich alle befinden, zu befreien, denn dann wären alle diese Tyrannen bald zerschmettert und ausgerottet. Vereinigt euch also, Völker, wenn ihr vernünftig seid. Schließt euch alle zusammen, wenn ihr das Herz habt, um euch von eurem ganzen gemeinsamen Leid zu erlösen, ermutigt und ermuntert euch gegenseitig zu einem solch edlen, erhabenen, wichtigen und ruhmreichen Werk, wie dieses es ist. Beginnt zunächst damit, euch heimlich eure Ansichten und Wünsche mitzuteilen. Verbreitet überall so geschickt wie möglich ähnliche Schriften wie zum Beispiel diese hier, die allen Leuten die Eitelkeit der Irrtümer und des Aberglaubens kundtun und überall die Willkürherrschaft der Fürsten und Könige der Erde verhasst macht. Unterstützt euch gegenseitig bei einer so gerechten wie notwendigen Sache, wo es sich um das gemeinsame Interesse aller Völker handelt. Was euch bei dieser Art von Zusammenstößen und Umständen, wo es darum ginge, für die Freiheit aller zu kämpfen, ins Verderben führt, ist, dass ihr euch selbst gegenseitig zugrunde richtet, indem ihr bei solchen Gelegenheiten gegeneinander für die Ziele der Tyrannen oder die Aufrechterhaltung ihrer Sache und Macht kämpft, anstatt, wie ihr müsstet, euch alle zu vereinen, um sie gemeinsam alle zu vernichten und auszurotten. Da habt ihr, meine lieben Freunde, die wahrhaft hoffärtigen Leute, die ihr mit der Wurzel ausrotten solltet, wie Pflanzen, die den Saft der Erde, der sie nährt, nicht mehr aufnehmen können. Der Saft aber, der so reichlich fließt und alle diese hoffärtigen und stolzen Herrschaften nährt, sind die großen Reichtümer und die fetten Einkünfte, die sie alle Tage aus der mühsamen Arbeit eurer Hände ziehen. Denn allein von euch, eurem Fleiß und eurer mühsamen Arbeit kommt der Überfluss aller Gaben und aller Reichtümer der Erde. Dieser überströmende Saft, den sie aus eurer Hände Arbeit saugen, hält sie am Leben, nährt sie, mästet sie und macht sie so stark und mächtig, so hochmütig, hoffärtig und stolz, wie sie sind. Aber wollt ihr, Völker, wollt ihr gänzlich diese hoffärtigen und hochmütigen Herrschaften damit der Wurzel ausrotten? Dann braucht ihr sie nur, dieses überströmenden Saftes zu berauben, den sie aus eurer Hände Arbeit und eurer Mühsal ziehen. Behaltet selbst in euren Händen alle die Güter, die ihr im Schweiße eures Angesichts so reichlich hervorbringt. Haltet sie für euch selbst und alle euresgleichen zurück. Gebt nichts davon diesen hoffärtigen und unnützen Herrschaften. Gebt nichts davon diesen hoffärtigen und reichen Faulpelzen. Gebt nichts davon allen diesen unnützen Mönchen und Geistlichen. Gebt nichts davon diesem stolzen und hochmütigen Adel. Gebt nichts davon diesen hoffärtigen und überheblichen Tyrannen, noch jenen, die ihnen dienen. Befehlt allen euren Kindern, euren Eltern, euren Verwandten und allen euren Freunden, sie zu verlassen, ihren Dienst völlig aufzukündigen und nichts mehr für sie zu tun. Schließt sie gänzlich aus eurer Gesellschaft aus, betrachtet sie überall, wie ihr Ausgestoßene unter euch betrachten würdet, und durch dies Mittel werdet ihr sie bald vertrocknen sehen, wie die Pflanzen, die ihren Wurzeln keinen Saft mehr aus der Erde aufnehmen. Wenn ihr also vernünftig seid, legt allen euren Hass, euren Neid aufeinander ab. Vergesst alle persönlichen Feindschaften untereinander und wendet euren ganzen Hass und alle eure Empörung gegen eure gemeinsamen Feinde, gegen alle diese abscheulichen Tyrannen und gegen diese ganze stolze und hochmütige Bande, die euch unterdrückt, so elend macht und euch die besten Früchte eurer mühsamen Arbeit aus den Händen reißt und raubt. Vereint euch in dem gleichen Gedanken an eure Befreiung aus diesem verhassten und unerträglichen Joch ihrer tyrannischen Herrschaft, wie auch der eitlen und abergläubischen Verrichtung ihrer falschen Religion. Es gebe daher keine andere Religion bei euch als die der wahren Vernunft und der Rechtschaffenheit der Sitten, nichts anderes als die Ehrlichkeit und den Anstand, die Aufrichtigkeit und den Großmut des Herzens, nichts anderes als die Tyrannei und den abergläubischen Götzendienst gänzlich auszurotten, nichts anderes als überall die Gerechtigkeit und Billigkeit aufrechtzuerhalten. Es sollte nichts anderes bei euch geben, als Irrtum und Betrug vollkommen zu verjagen und überall die Wahrheit, die Gerechtigkeit und den Frieden herrschen zu lassen. Keine andere Religion, als dass sich alle mit ehrlichen und nützlichen Aufgaben beschäftigen und geordnet alle gemeinsam leben und immer die allgemeine Freiheit erhalten und ihr euch schließlich alle gegenseitig liebt und unverletzlichen Frieden und Einigkeit untereinander bewahrt. Ja, das war Abbé Meslier. Wie jeder wohl bemerkt haben wird, es ist eine gänzlich andere politische Situation als heute. Es geht um das Ancien Regime und Aufklärung. Bedeutete zu dieser Zeit natürlich etwas anderes, weil das Elend, der Reichtum des Hofes, die Protzerei und so weiter ja offen zutage lagen. Also es war also so etwas möglich wie Agitation in diesem Sinne, und dieser Text, den kann man schon als agitatorischen Text bezeichnen. Und er wird, also andere werden ja dann auch dazu aufgefordert, ähnliche Texte wie seinen zu verbreiten. Man kann sagen, das hatte wohl auch einen gewissen Erfolg, nicht? Die französische Revolution, die man heute sicherlich anders deutet, als man das früher getan hatte, aber weil das Bürgertum war ja ökonomisch bereits schon an der Macht, nicht? Hatte aber keine politische Macht, nicht? Und es ging darum, eine politische Revolution nachzuholen, nicht? Die ökonomische deutete sich da schon an, und die Revolution selber hat eigentlich auch die Ökonomie eigentlich hintertrieben, nicht? Eigentlich sogar noch das Bürgertum dann etwas sozusagen geschmälert, nicht? Ja. Aufgenommen wurde das in Deutschland natürlich, insbesondere im deutschen Idealismus hat man sich auch auf diese Priesterbetrugstheorien bezogen. Sie aber dann gleichermaßen auch kritisiert, nicht? Und man kann dann fragen, was ist denn der Mangel so einer Betrugstheorie? Nicht glauben denn die Priester nicht selber an das, was sie dort erzählen? Dann könnte man eigentlich nicht von Betrug sprechen. Nicht? Das ist ein großes Problem, das sich dann Marx auch stellte. Nicht? Diese Fragestellung ist der Anfang von Ideologiekritik. Nicht? Ideologie hat ja immer noch einen Anspruch auf Wahrheit, nicht? Im Gegensatz zu manchem, wie die nationalsozialistische Weltanschauung oder so etwas, wo ein Anspruch auf Wahrheit schon gar nicht mehr gestellt wird. Im Gegenteil, das ist so blödsinnig, um den Leuten zu zeigen, also dass sie sich das gefallen lassen, nicht? Bezeugt eigentlich, dass die Leute, die so etwas verbreiten, die Macht haben, es zu tun, nicht? Unwidersprochen. Also vielleicht noch mal etwas zu dem Autor. Abbé Millier war Pfarrer in Südfrankreich und lebte von 1664 bis 1729 und hat dieses Testament hinterlassen. Er war also Pfarrer und zugleich Steuereintreiber, ist also zu den Menschen gefahren, um Steuern anzutreiben, und hat das Elend erkannt. Und er hat selbst als Pfarrer sozusagen an dieser Ideologie mitgewirkt. Er hat Steuer eingetrieben und der Rechtfertigung der bestehenden Herrschaft. Das Testament ist erst auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin nach seinem Ableben erschien, weil er vermutet hat, dass, wenn es zu seinen Lebzeiten erscheint, er einen Kopf kürzer gemacht wird. Es ist in Handschriften zirkuliert im Kreis der französischen Aufklärer, unter anderem hat Voltaire es gehabt und hat also auch entsprechenden Einfluss ausgeübt. Eine Stelle finde ich durchaus bemerkenswert und auch schon sozusagen marxische oder Momente der marxischen Theorie antizipierend, nämlich die Stelle, an der er darauf verweist, dass sich die Herrschaft der Herrschenden letztlich dem verdankt, dass die Sklaven offensichtlich sein wollen oder nicht den Mut haben, ihr Sklavendasein abzuschütteln. Bemerkenswert ist, dass er sagt, der Reichtum der Herrschenden stammt aus der Arbeit jedes Einzelnen, der quasi als Sklave versucht, sich selbst zu reproduzieren und fremden Zwecken folgt. Das sind Momente, die wir dann in der marxischen Theorie auch wiederfinden. Millier hat sicher auch seine Kollegen gekannt, die der Kirche dienten, also andere Pfarrer, und hat mit Sicherheit auch erkannt, dass viele dieser anderen Pfarrer das, was sie als Religion predigen, nicht wirklich glaubten oder nur glaubten, um ihre Position innerhalb der hierarchisch strukturierten Gesellschaft zu erhalten. Und so kam es bei ihm zu dieser Priesterdruckstheorie. Ja, Hegel hat ja im Grunde genommen diese Problematik, die da in dieser Zusammenfassung ja auch aufscheint, nicht, dass die Knechte im Grunde genommen ja eine freiwillige Knechtschaft haben. Sie haben sich freiwillig unterworfen, so heißt das da ja an mehreren Stellen. Nicht der, also bei Hegel heißt das ja auch, dass der Herr nicht Herr ist, weil er einen Knecht hat, nicht? Das heißt, im Grunde genommen kann der Herr nur durch den Knecht Herr sein. Er ist also abhängig vom Knecht, nicht? Seine Autonomie ist vermittelt, sozusagen heteronom vermittelt, nicht? Durch den Knecht. Nicht? Der Knecht arbeitet für ihn, also arbeitet die Welt auf, nicht? Arbeitet zwar auch für sich, nicht? Aber muss einen großen Anteil von dem, was er dort erarbeitet hat, an den Knecht und an die Priesterschaft, nicht, abgeben, nicht, den berühmten Zehnt an die Kirche. Dies ist ja eine Form von Herrschaft, die man als traditionell bezeichnen kann, nicht, also eine traditionelle Herrschaft und dieses anschauen Regimes. Eine Zeit hat man das auch Feudalismus genannt, aber es ist, man kann es eher absolutistisch nennen oder eine Patrimonialherrschaft, wie Max Weber das nannte. Es ist eine Herrschaft, die auf dem Althergebrachten, nicht, auf der Tradition beruht, weil es immer schon so gewesen ist. Und diese Aufklärer zerstören diesen Mythos, dass alles schon mal so gewesen ist. Nicht? Man findet es auch bei dem berühmten Abyssies, nicht? Cassius Thiers Zeta, also was ist der dritte Stand? Dort wirft er den Adligen vor, nicht, dass sie also in der Vergangenheit leben, nicht, weil sie sich immer auf diese Vergangenheit berufen. Aber in dieser Zeit und in der Zeit von Marx geht ja die Herrschaft von der einen Form in eine andere Form über. Wir erhalten nach und nach nicht mehr eine personale Herrschaft von Herren, sondern diese personale Herrschaft wird zugunsten einer bürokratischen Herrschaft, einer rationalen Herrschaft abgelöst. Nicht? Also die Produktionsverhältnisse werden einerseits also zu einem Herrschaftsverhältnis. Mit Bert Brecht könnte man sagen, also die Herrschaft ist in die Funktionale gerutscht. Und die politische Herrschaft bedarf auch der Legitimität, nicht? Der Begründung. Also die bürgerlichen Naturrechtstheorien, sei es Hobbes, Locke, Rousseau, enden immer damit, dass in irgendeiner Form die Vernünftigkeit dieser neuen Form von Herrschaft, von politischer Herrschaft, begründet werden soll. Es ist natürlich ein Problem, dies zu tun, aber relativ auf die Verhältnisse, die diese Herrschaft notwendig machen, ist das teilweise ja einsichtig zu machen. Und bis heute wird das ja auch getan. Und Hegel war es ja, über den Karl Marx hauptsächlich, also diese Priesterbetrugstheorie rezipiert hat. Nicht? Er hat ja eine Kritik der hegelischen Philosophie geschrieben. Und eine Stelle sollten wir hier noch einmal kurz vortragen, nicht? Wo er die Priesterbetrugstheorie darstellt. Da wird sehr deutlich, dass er auch solche Leute wie Abbé Millier, Helvetius und so weiter rezipiert hat. Sie, damit meint Hegel die Priesterbetrugstheorie, sie weist den Glauben als das ihr der Vernunft und Wahrheit entgegengesetzte. Wie er im Allgemeinen ein Gewebe von Aberglauben, Vorurteilen und Irrtümern ist, so organisiert sich ihr weiter das Bewusstsein dieses Inhalts in ein Reich des Irrtums, worin die falsche Einsicht einmal als die allgemeine Masse des Bewusstseins unmittelbar, unbefangen und ohne Reflexion in sich selbst ist. Aber das Moment der Reflexion in sich oder des Selbstbewusstseins getrennt von der Unbefangenheit auch an ihr hat, als eine im Hintergrunde für sich bleibende Einsicht und böse Absicht, von welcher jenes betört wird. Jene Masse ist das Opfer des Betrugs einer Priesterschaft, die ihre neidische Eitelkeit, allein im Besitz der Einsicht zu bleiben, sowie ihren sonstigen Eigennutz ausführt und sogleich mit dem Despotismus sich verschwört, der als die synthetische, begriffslose Einheit des realen und dieses idealen Reichs ein seltsam inkonsequentes Wesen über der schlechten Einsicht der Menge und der schlechten Absicht der Priester steht und beides auch in sich vereinigt, aus der Dummheit und Verwirrung des Volks, durch das Mittel der betrügenden Priesterschaft beide verachtend, den Vorteil der ruhigen Beherrschung und der Vollführung seiner Lüste und Willkür zieht, zugleich aber dieselbe Dumpfheit der Einsicht, der gleiche Aberglaube und Irrtum ist. Na, Hegel war sich also durchaus dieser Kritik der Aufklärung bewusst. Seine Kritik läuft aber auch schon auf das hinaus, wo die Kritik Marxens an der alten Religionskritik ja auch hinausläuft. Dass da nicht wirklich Ideologiekritik betrieben wird, also nicht erklärt wird, wie diese Vorstellungen in die Köpfe kommen, die ja auch die Vorstellungen gewissermaßen der Betrüger sind. Also es sind gewissermaßen ja Betrüger, die ihre Lügen selber glauben. Und das macht Ideologie im Wesentlichen aus. Nicht? Sie ist gemacht, und zwar durch den Menschen, nur dass der Mensch sich dieses nicht bewusst macht. Nicht? Er produziert Ideologie, ohne aber reflektieren zu können, dass das Ideologie ist. Nicht? Also bei Marx heißt es ja dann, Ideologie heißt ja dann, notwendig falsches Bewusstsein. Das ist eine Formulierung von Georg Lukács in Geschichte und Klassenbewusstsein, wo er die Marxische Ideologiekritik da in dieser Art und Weise thematisiert. Nicht? Mhm. Also das ist so eine klassische Definition geworden. Nicht? Also notwendig falsches Bewusstsein, also ein Bewusstsein, das nicht bloß falsch ist. Ein falsches Bewusstsein kann man in unterschiedlicher Art und Weise haben. Man hat sich mal geirrt oder so. Irrtümer können begangen werden. Nicht? Das ist aber relativ uninteressant eigentlich für die Ideologie. Dann könnte man das Ganze auch ja, falsche Idee nennen oder Irrtum nennen. Das ist es ja aber nicht. Es ist etwas, was notwendig ist. Das heißt, etwas, was notwendig entsteht, wenn man sich auf die Welt bezieht und miteinander kommuniziert, da produziert man Ideologie auf Basis von Verhältnissen, die selber verkehrt sind. Das heißt, das verkehrte Bewusstsein spiegelt im Grunde genommen völlig korrekt eine falsche Welt wider. Und dieses falsche Bewusstsein ist also falsch, nicht aufgrund von lediglich Denkdefiziten, dass man sozusagen erbärmlich denkt. Nicht? Mhm. Da würde man sich das zu einfach machen. Nicht? Deswegen, man könnte sagen, jede zweite Aufklärung ist keine. Nicht? Eine Aufklärung in dieser Form würde niemanden, also kann noch nicht einmal eine Katze sozusagen hinter den Ofen hervorlocken. Ja, also ist das, man kann auch sagen, das ideologische Bewusstsein ist das adäquate Bewusstsein einer verkehrten Welt. Und an der Stelle stellt sich ja dann die Frage, wie kommt man dazu zu sagen, das ist eine verkehrte Welt? Ja, dann machen wir mal jetzt mal weiter mit dem, dem Marx da an der Stelle, also wo das Fundament der religiösen Kritik nicht beginnt. Das Fundament der irreligiösen Kritik ist, der Mensch macht die Religion. Die Religion macht nicht den Menschen. Und zwar ist die Religion das Selbstbewusstsein und das Selbstgefühl des Menschen, der sich selbst entweder noch nicht erworben oder schon wieder verloren hat. Aber der Mensch, das ist kein abstraktes, außer der Welt huckendes Wesen. Der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, Sozietät. Dieser Staat, diese Sozietät produzieren die Religion, ein verkehrtes Weltbewusstsein, weil sie eine verkehrte Welt sind. Die Religion ist die allgemeine Theorie dieser Welt, ihr enzyklopädisches Kompendium, ihre Logik in populärer Form, ihr spiritualistischer Ponteneur, ihr Enthusiasmus, ihre moralische Sanktion, ihre feierliche Ergänzung, ihr allgemeiner Trost- und Rechtfertigungsgrund. Sie ist die fantastische Verwirklichung des menschlichen Wesens, weil das menschliche Wesen keine wahre Wirklichkeit besitzt. Der Kampf gegen die Religion ist also mittelbar der Kampf gegen jene Welt, deren geistiges Aroma die Religion ist. Ja, das ist natürlich eine interessante Sache. Wie man aus Marx zu manchen Zeiten unter Stalin daraus schließen konnte, dass Marx also meinte, man müsse die Religion verbieten und die Leute, die in irgendeiner Form gläubig sind, terrorisieren und solche Sachen. Das gibt es bei Marx überhaupt gar nicht. Also diese Form von primitiver Religionskritik, wie sie heute ja üblich ist, nicht? Die findet man bei Marx nicht. Im Gegenteil, er nimmt Religion tatsächlich in ihrem Wahrheitsgehalt, den sie ja auch hat, ernst. Nicht? Also man würde sich es zu einfach machen, nicht? Wenn man das einfach nur Religion bloß verneint. Das werden wir jetzt auch gleich nochmal sehen. Nicht? Also Marx verwandelt die Ideologiekritik, indem er die Beschaffenheit religiösen Bewusstseins aus der Zerrissenheit der Welt erklärt. Das Verblüffende an der marxischen Religionskritik ist, dass sie trotz Gottesleugnung und intendierten Atheismus, doch wie Albert Maschicek in seiner Arbeit über Marx, Verhältnis zum Judentum, dem jüdischen Denken verwandt ist. Diese Arbeit von dem Österreicher hat den Titel Der menschliche Mensch, Karl Marx, jüdischer Humanismus. Die Parallele zum Judentum und dem marxischen Denken kann man sehr schön an einer Abhandlung von Gershom Scholem erkennen. Er hat im Aufsatz zum Verständnis der messianischen Idee im Judentum den Gegensatz von christlichen und jüdischen Erlösungsbegriff herausgearbeitet. Der jüdische Begriff der Erlösung entzieht sich der Religionskritik Marxens insofern, dieser anders als der christliche nicht auf eine bloß geistliche Erlösung abzielt, sondern auf dem Schauplatz der Geschichte. Jetzt zitieren wir Schollem. Es ist ein völlig anderer Begriff von Erlösung, der die Haltung zum Messianismus im Judentum und Christentum bestimmt und gerade was dem einen als Ruhmestitel seines Verständnisses, als positive Errungenschaft seiner Botschaft erscheint, wird vom anderen am entschiedensten abgewertet und bestritten. Das Judentum hat in allen seinen Formen und Gestaltungen stets einen Begriff von Erlösung festgehalten, der sie als einen Vorgang auffasste, welcher sich in der Öffentlichkeit vollzieht, auf dem Schauplatz der Geschichte und im Medium der Gemeinschaft, kurz, der sich entscheidend in der Welt des Sichtbaren vollzieht und ohne solche Erscheinung im Sichtbaren nicht gedacht werden kann. Also durchaus finden wir da beim Judentum etwas Weltimmanentes, nicht? Also genau das, was Marx in seiner Religionskritik herauskitzeln möchte. Nicht? So gesehen gibt es dann ja auch deswegen auch viele schöne jüdische Witze, die diesen Sachverhalt dann immer wieder thematisieren. Nicht? Es droht innerhalb von 10 Tagen eine neue Sündflut. Das Problem ist, es gibt kein Noah mehr. Und was machen dann die Christen? Die Christen also beten natürlich und beten also um die Vergebung der Sünden. Nicht? Die Muslime sind auch dabei. Sie bereiten sich vor auf den Übergang ins Paradies. Nicht, wo sie ja hin möchten. Und dann wird dann noch der Oberrabbiner gefragt, nicht, was sie denn tun sollen. Und er sagt, wir haben 10 Tage Zeit, uns darauf vorzubereiten, wie wir unter Wasser leben können. Also dieses Weltliche steckt da immer schon drin. Und dazu möchte ich noch ganz kurz ergänzend ein kurzes Marx-Zitat einfügen. Da heißt es in zur Kritik der Hegelischen Rechtsphilosophie Einleitung, MEW Band 1. Es ist also die Aufgabe der Geschichte, nachdem das Jenseits der Wahrheit verschwunden ist, die Wahrheit des Diesseits zu etablieren. Es ist zunächst die Aufgabe der Philosophie, die im Dienste der Geschichte steht, nachdem die Heiligengestalt der menschlichen Selbstentfremdung entlarvt ist, die Selbstentfremdung in ihre unheiligen Gestalten zu entlarven. Die Kritik des Himmels verwandelt sich damit in die Kritik der Erde, die Kritik der Religion in die Kritik des Rechts, die Kritik der Theologie in die Kritik der Politik. Also auch da wird sozusagen dieser weltliche Bezug, der innerweltliche Bezug bei Marx, die Intention, sehr deutlich. Ja, es geht dann also nicht mehr bloß um das Geistliche, nicht, sondern um etwas Innerweltliches. Seine Religionskritik hatte Marx aus einem Christentum hauptsächlich ausgebildet, dem seine Eltern ja beigetreten sind, als er 8 Jahre alt war, nicht? Und dies hat auch bei anderen Junghegelianern seiner Zeit also seinen Ursprung. Die Situation war so, 1931 war ja bekanntlich bei der 1831, ja, war Hegel an der Cholera gestorben. Nicht? 10 Jahre später wurde Friedrich Josef Schelling an die Berliner Universität berufen, um, wie es hieß, die Hegelsche Drachensaat auszurotten. Die Hegelianer waren ja, es gab ja Alt- und Junghegelianer, und die einen waren ja ziemlich radikal geworden. Nicht? Mhm. Nun blieb aber die Konfrontation mit den Hegelianern dann, als Schelling kam, aus. Arnold Ruge, es gibt so einige Briefe von Marx an Ruge, nicht der berühmte Brief an Ruge, also der schrieb an Robert Prutz am 21.08.1841, dass er denke, Schelling werde in Berlin gut einwirken. Und ich versichere dich, dass ich eine völlige literarische Emanzipation unter Umständen für sehr möglich halte. Es könnte sich ereignen, dass die Junghegelianer durch ihn nach Berlin gezogen würden. Das war dann auch tatsächlich der Fall. Nicht? Eine Reihe von sehr bekannten Leuten waren in der Vorlesung von Schelling, also Philosophie der Offenbarung, nicht? Ist die Vorlesung. Und da befanden sich dann damals Junghegelianer, also wie Friedrich Engels, dann Bakunin, Bauer und alles Leute, die dann später in irgendeiner Form bekannt geworden sind. Nicht? Dass das mit Schellings Denken etwas zu tun hat, das haben einige Denker jetzt mittlerweile, also Manfred Frank hat sich da so einige Verdienste erworben, auch die Paulus-Nachschrift kommentiert und veröffentlicht, nicht? Aus denen ich diese Informationen auch zu einem großen Teil habe. Nicht? Schelling warnte nun zu Beginn seiner Vorlesung zur Philosophie der Offenbarung vor einem Verständnis, den Titel Offenbarungsphilosophie als eine durch die Autorität vorhandene Philosophie zu verstehen. Er erweckte auch die Aufhebung der Zensur gegen das Organ der Hegelischen Linken, die Hallischen Jahrbücher. Und Ruge hatte den Eindruck, Schelling sei überhaupt politisch und religiös freisinnig. Man hatte sich also von der Obrigkeit allerdings etwas ganz anderes erwartet. Nicht? Was Schelling in der Zeit auch besonders und in seinem Gesamtwerk immer hervorhebt, ist der Anthropomorphismus der Gottesvorstellung. Und genau dieser Anthropomorphismus, also dass alle Vorstellungen, die wir uns dort machen, sozusagen Menschen gleichgestaltig sind, also gleich dem Menschen gleich sind, nicht? Wir machen uns Gottesvorstellungen nach unserem Bilde. Nicht? Man kann das Verhältnis ja umdrehen. Nicht? Also es gibt der Mensch ist ein Ebenbild Gottes, nicht? Und das lässt sich dann beides ja sagen bei der Ähnlichkeitsbeziehung. Nicht? Und diese Konsequenz ziehen der Junghegelianer ja dann durchaus. Also es gibt einen Umschlagspunkt zur Marx-Religionskritik und den man dann in der Feuerbachschen Religionskritik, also nicht die des französischen Materialismus, die wir vorhin ausführlicher zitiert haben, die ist also nicht gemeint, wenn er davon spricht, dass diese vollendet ist. Marx Feuerbach schreibt: Wir haben das außerweltliche, übernatürliche und übermenschliche Wesen Gottes reduziert auf die Bestandteile des menschlichen Wesens, als seine Grundbestandteile. Wir sind im Schlusse wieder auf den Anfang zurückgekommen. Der Mensch ist der Anfang der Religion. Der Mensch im Mittelpunkt der Religion, das Ende der Religion. Kritik? Nicht Verneinung der Religion ist also bei Feuerbach zum Ausdruck gebracht. Meine Deutung der Religion ist eine Erneuerung des eigentlichen religiösen Prinzips und stellt, da sie von den ursprünglichen Vorstellungen des modernen Menschen von der Natur und von sich selbst ausgeht, eine Befreiung der Religion von allen Erscheinungsformen, die sich in absolutem Widerspruch zu ihr befinden, da, ganz gewiss aber, ist nicht totale Negation. Und unser Verhältnis zur Religion ist ja kein nur verneinendes, sondern ein kritisches. Wir scheiden nur das Wahre vom Falschen. Ja, und das ist auch das, was Marx dann beabsichtigt. Nicht? Kritik ist dann nicht bloß Verwerfen, Verneinen, sondern Kritik heißt ja auch von Krinein im Griechischen, unterscheiden, nicht? Und hier im Fall das Wahre vom Falschen an der Religion zu scheiden. Nicht? Ein Wahrheitsgehalt wird dem ja zugesprochen. In diesem Zusammenhang steht auch die Rede vom Opium des Volks. Nebenbei, die falsche Formel Opium für das Volk stammt von Lenin. Sie reduziert das Opium auf seine negative Verwendung als Droge. Die Religion ist eine Form des geistigen Jochs, das überall und allenthalben, auf den durch ewige Arbeit für andere, durch ein Leben in Elend und Verlassenheit niedergedrückten Volksmassen lastet. Die Ohnmacht des Ausgebeuteten im Kampf gegen die Eigentlich, den Glauben an ein besseres Leben im Jenseits aufkommen, wie die Ohnmacht des Wilden im Kampf gegen die Naturgewalten der Götter, Teufel, Wunderglauben und so weiter aufkommen ließ. Wer sein Leben lang schafft und darbt, den lehrt die Religion Demut und Geduld im irdischen Leben und vertröstet ihn auf den himmlischen Lohn. Wer aber von fremder Hände Arbeit lebt, den lehrt die Religion Wohltätigkeit hienieden. Sie bietet ihm eine wohlfeile Rechtfertigung für sein Ausbeutedasein und verkauft zu billigen Preisen Eintrittskarten zur himmlischen Seligkeit. Die Religion ist das Opium für das Volk. Die Religion ist eine Art geistigen Fusels, in dem die Sklaven des Kapitals ihr Menschenantlitz, ihren Anspruch auf ein, auch nur halbwegs menschenwürdiges Dasein ersäufen. Naja, Bert Brecht hat mal gesagt, der Schnaps ist die Metaphysik des Arbeiters. Nicht? da sieht man, dass der Lenin letztendlich die junghegelianische Religionskritik wieder auf die Betrugstheorie sozusagen reduziert. Nicht? Es wird dann eine Theorie des Betruges. Mhm. Wenn das der Fall ist, ist es ja bereits schon möglich, dass also Repressionen dann gegen Religiöse dann in die Wege geleitet werden. Ja. Das ist eine Konsequenz, nicht? Mhm. Bei Ideologiekritik, wie sie bei Marx geübt wird, wird geschieden das Wahre und Falsche und es wird anerkannt, dass da das Bewusstsein ja etwas denkt aus Notwendigkeit heraus, nicht? Und nicht einfach nur aus Böswilligkeit. Nicht? Man unterstellt dann in irgendeiner Form eine Böswilligkeit. Das ist ja leider heutzutage sehr oft der Fall, nicht? Dass Menschen nur aufgrund ihrer Religion dann diskriminiert werden. Obwohl diese Gehalte, die Marx dort kritisiert hat, nicht, dass die Religion in irgendeiner Form jetzt ja zur Ideologie wird, die bestehende Verhältnisse verschleiert, nicht, dies fällt da ja ganz weg. Das hängt sicherlich mit dem Positivismus zusammen, der dort vorherrscht. Nicht, man kennt da so die Bruno-Gesellschaft, nenne ich das immer so. Der Giordano-Bruno-Gesellschaft, so. Die da so einen schnöden Materialismus dort vertritt. Nicht? Und ein Menschenbild hat was bei Marx ja eine sehr große Rolle spielt, nicht? Dass der Mensch sich entwickelt, geistig entwickelt, geschichtlich entwickelt. Nicht? Dort wird der Mensch dann so auf den nackig-arschigen Affen reduziert. Nicht? Ist es dann auch kein Wunder, dass diese gleiche Gesellschaft dann auch Affen Menschenrechte fordert? Nicht? Sehr nahe so Denkern wie Peter Singer oder so stehen, nicht? Die eine Zeit lang Euthanasie rechtfertigen wollten und erst nachdem der Protest also sehr lautstark wurde und Behinderte in Rollstühlen auf sie losgingen, nicht, das dann wieder revoziert haben, nicht, oder zumindest es eingeschränkt haben. Ob ehrlich, das weiß man jetzt nicht. Nicht? Zumindest bemühen sie sich darum, das nicht mehr nach außen hin zu tragen. Aber bei Marx ist das, er ist nun anders, gerade weil in der Religion etwas drinsteckt, was für ihn etwas ist, was die Leute zur Revolution motivieren könnte. Nicht? Also bei Marx ist Religion auch ein Protest gegen das Elend. Also die Religion, ja, ich trage es erstmal vor. Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes. Das ist jetzt die richtige Formulierung, natürlich Opium des Volkes und nicht für das Volk. Vom Opium, das du deinem Volk gibst, sprach schon Marquis de Sade in der Juliette, was man heute wahrscheinlich nicht mehr für eine pornografische Schrift hält, weil das im Vergleich zu dem, was man heute gewohnt ist, so langweilig ist. In der Absicht, König Ferdinand die Konsequenzen seiner Politik zu erklären. Ins öffentliche Bewusstsein gerät das Opium allerdings durch die Ereignisse in China, nicht, gegen das Großbritannien 1839 bis 1842 den ersten Opiumkrieg führte. Zur gleichen Zeit wurde auch die medizinische Anwendung in der Anästhesie begonnen. 1846, etwas später, sogar für alle Operationen. Dass Religion berauschen kann, findet sich auch bei dem französischen Materialisten Holbach. Die Aufhebung der Religion als illusorischen Glücks bedeutet die Forderung nach wirklichem Glück. Entsprechend der wirklichen Erlösung im jüdischen Sinne eines innerweltlichen Glücks. Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volks ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusion über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusion bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein die Religion ist. Ob die Kritik der Religion in der Verneinung endet, ist noch nicht ausgemacht. Dies hat historisch-experimentellen Charakter. Marx kommt es darauf an, den Zustand aufzuheben, der der Illusion, also des Opiums, bedarf. Darin ist er den Anästhesisten verwandt. Es geht ihnen um die Enttäuschung, also das Fortnehmen der Täuschung, was ihn zur Ideologiekritik leitet. Die Kritik hat die imaginären Blumen an der Kette zerpflückt. Nicht damit der Mensch die fantasielose, trostlose Kette trage, sondern damit er die Kette abwerfe und die lebendige Blume breche. Die Kritik der Religion enttäuscht den Menschen, damit er denke, handle, seine Wirklichkeit gestalte wie ein enttäuschter, zu Verstand gekommener Mensch, damit er sich um sich selbst und damit um seine wirkliche Sonne bewege. Die Religion ist nur die illusorische Sonne, die sich um den Menschen bewegt, solange er sich nicht um sich selbst bewegt. Es geht ihm also Feuerbach folgend um den Menschen, wenn er Religion kritisiert. Aber das ist noch nicht alles. Er denkt auch über die Gottesbeweise und deren Kritik nach, die einem Wort von Heine zufolge den ganzen Himmel tranchiert hat. Gemeint ist die kantische Religionskritik, also die kantische Kritik am ontologischen Gottesbeweis. Nicht? Sodass Gott, wie Heine sagt, unbewiesen in seinem Blute liege. Im Anhang seiner Doktordissertation über die antike Atomismus, über den antiken Atomismus, findet sich ein Text, den wir nach einer musikalischen Einlage von John Cage dann noch interpretieren werden. Zu Cage möchte ich doch dann noch etwas sagen. Es gibt gerade erschienen, das ist dann für manche, die gerne Musik hören, und philosophische Texte und Texte über Revolution und so etwas lesen möchten. Heinz-Klaus Metzger, also seine nachgelassene Schriften sozusagen. Die freigelassene Musik, Schriften zu Cage, das ist gerade vor kurzem erschienen. Und da möchte ich doch ein Zitat von John Cage vorlesen. In dem Aufsatz, den Metzger da geschrieben hat, Versuch über prärevolutionäre Musik. Also sehr passend jetzt hier an dieser Stelle. I don't think we should expect one thing as being about revolution. We must use everything and do everything we can. For some people, words will be effective. For some people, even violence will be effective. For some people, music will be effective. We must use everything. Nicht? Also manche hören auf Worte, manche lassen sich nur noch durch Gewalt belehren, nicht? Und einige auch durch Musik. Und was wir schon einmal gespielt haben von Cage, das erläutert Metzger in diesem Aufsatz. Das werde ich aber jetzt nicht vorlesen, sondern rate ich doch dieses Buch, das ja nicht allzu teuer ist, anzuschaffen. Das war Credo in Us oder US, 1942 von Cage komponiert worden. Es hat durchaus natürlich mit dem Krieg der USA gegen Nazi-Deutschland zu tun, natürlich. Da war Cage, also wollte also das nicht nur Musik, nicht? Er wollte dann auch die Gewalt gegen den Nazi-Faschismus. Wir kehren jetzt mal wieder zurück zu Marx, zum Wort. Und verlesen eine Textstelle, also aus seiner Doktordissertation, beziehungsweise das ist als Anhang veröffentlicht worden, weil wohl nicht alle Manuskripte vollständig erhalten waren. Um hier bei Gelegenheit eines fast berüchtigt gewordenen Themas zu gedenken, der Beweise für das Dasein Gottes, so hat Hegel diese theologischen Beweise sämtlich umgedreht, das heißt verworfen, um sie zu rechtfertigen. Was müssen das für Klienten sein, die der Advokat nicht anders der Verurteilung entziehen kann, als indem er selbst sie totschlägt? Hegel interpretiert zum Beispiel den Schluss von der Welt auf Gott in die Gestalt, weil das Zufällige nicht ist, ist Gott oder das Absolute. Allein der theologische Beweis heißt umgekehrt, weil das Zufällige wahres Sein hat, ist Gott. Gott ist die Garantie für die zufällige Welt. Es versteht sich, dass damit auch das Umgekehrte gesagt ist. Die Beweise für das Dasein Gottes sind entweder nichts als hohle Tautologien, zum Beispiel der ontologische Beweis hieße nichts als, was ich mir wirklich realiter vorstelle, ist eine wirkliche Vorstellung für mich. Das wirkt auf mich und in diesem Sinne haben alle Götter, sowohl die heidnischen als christlichen, eine reelle Existenz besessen. Hat nicht der alte Moloch geherrscht? War nicht der delphische Apollo eine wirkliche Macht im Leben der Griechen? Hier heißt auch Kants Kritik nichts. Wenn jemand sich vorstellt, 100 Taler zu besitzen, wenn diese Vorstellung ihm keine beliebige, subjektive ist, wenn er an sie glaubt, so haben ihm die 100 eingebildeten Taler denselben Wert wie 100 wirkliche. Er wird zum Beispiel Schulden auf seine Einbildung machen. Sie wird wirken, wie die ganze Menschheit Schulden auf ihre Götter gemacht hat. Im Gegenteil, Kants Beispiel hätte den ontologischen Beweis bekräftigen können. Wirkliche Taler haben dieselbe Existenz, die eingebildete Götter haben. Hat ein wirklicher Taler anderswo Existenz als in der Vorstellung, wenn auch in einer allgemeinen oder vielmehr gemeinschaftlichen Vorstellung der Menschen? Bringe Papiergeld in ein Land, wo man diesen Gebrauch des Papiers nicht kennt. Und jeder wird lachen über deine subjektive Vorstellung. Komme mit deinen Göttern in ein Land, wo andere Götter gelten. Und man wird dir beweisen, dass du an Einbildungen und Abstraktionen leidest. Mit Recht. Wer einen Wendengott, den alten Griechen, gebracht, hätte den Beweis von der Nicht-Existenz dieses Gottes gefunden. Denn für die Griechen existiert er nicht. Was ein bestimmtes Land für bestimmte Götter aus der Fremde, das ist das Land der Vernunft für Gott überhaupt, eine Gegend, in der seine Existenz aufhört. Oder die Beweise für das Dasein Gottes sind nichts als Beweise für das Dasein des wesentlichen menschlichen Selbstbewusstseins. Logische Explikationen desselben, zum Beispiel der ontologische Beweis. Welches Sein ist unmittelbar, indem es gedacht wird? Das Selbstbewusstsein. In diesem Sinne sind alle Beweise für das Dasein Gottes Beweise für sein Nichtdasein, Widerlegung aller Vorstellungen von einem Gott. Ja, das ist der Marx-Text, der sich auf mehrere Texte bezieht. Einmal auf das erste, also auf die ersten Seiten der Hegelschen Logik, der Seinslogik, wo das reine Sein thematisiert wird. Da geht auch Hegel auf Kant ein. Und dann wird, ich habe dir da die Kritik der reinen Vernunft, Transzendental Dialektik, dort aufgeschlagen, hingelegt. Da steht dann, da ist diese Widerlegung des ontologischen Gottesbeweises drin. Und da das ein sehr wichtiges Argument ist, das alle Philosophie letztendlich betrifft, wollen wir das dann nochmal hören. Also Kant. Sein ist offenbar kein reales Prädikat, das ist ein Begriff von irgendetwas, was zu dem Begriffe eines Dinges hinzukommen könne. Es ist bloß die Position eines Dinges oder gewisser Bestimmung an sich selbst. Im logischen Gebrauch ist es lediglich die Copula eines Urteils. Der Satz „Gott ist allmächtig“ enthält zwei Begriffe, die ihre Objekte haben: Gott und Allmacht. Das Wörtchen ist nicht noch ein Prädikat obenein, sondern nur das, was das Prädikat beziehungsweise aufs Subjekt setzt. Nehme ich nun das Subjekt, Gott, mit allen seinen Prädikaten, worunter auch die Allmacht gehört, zusammen und sage, Gott ist oder es ist ein Gott, so setze ich kein neues Prädikat zum Begriffe von Gott, sondern nur das Subjekt an sich selbst mit allen seinen Prädikaten, und zwar den Gegenstand in Beziehung auf meinen Begriff. Beide müssen genau einerlei enthalten, und es kann daher zu dem Begriffe, der bloß die Möglichkeit ausdrückt, darum, dass ich dessen Gegenstand als schlechthin gegeben durch den Ausdruck es ist, denke, nichts weiter hinzukommen. Und so enthält das Wirkliche nichts mehr als das bloß Mögliche. 100 wirkliche Taler enthalten nicht das Mindeste mehr als 100 mögliche. Denn da diese den Begriff, jene aber den Gegenstand und dessen Position an sich selbst bedeuten, so würde, im Falle dieser mehr enthielt als jener, mein Begriff nicht den ganzen Gegenstand ausdrücken und also auch nicht der angemessene Begriff von ihm sein. Aber in meinem Vermögenszustande ist mehr bei 100 wirklichen Talern als bei dem bloßen Begriffe desselben. Das ist ihre Möglichkeit. Denn der Gegenstand ist bei der Wirklichkeit nicht bloß in meinem Begriffe analytisch enthalten, sondern kommt zu meinem Begriffe, der eine Bestimmung meines Zustandes, synthetisch hinzu, ohne dass durch dieses Sein außerhalb meinem Begriffe diese gedachte 100 Taler selbst im Mindesten vermehrt werden. Ja, soweit langt das erstmal. Also Sein ist kein reales Prädikat, nicht? Das bedeutet, dass wenn wir Sein prädizieren, wir nicht so etwas prädizieren wie also die Rose ist rot, also das Rot prädizieren, irgendwelche Eigenschaften einem Subjekt zusprechen, sondern wenn wir Sein zusprechen, so Kant, wird dort ein Verhältnis des Subjekts zu einem Ding, zu einem Gegenstand damit ausgesagt. Hegel hat sich da verneinend darauf bezogen, weil Kant da eigentlich den Begriff des Seins mit dem Dasein verwechselt, wie er meint. Nicht? Weil Hegel ausgeht von einer Einheit von Denken und Sein, also was in der Logik ja begründet wird. Und da ist ja auch etwas dran. Wir hatten gerade, da Marx zitiert, nicht, welches Sein ist unmittelbar, in dem es gedacht wird, das Selbstbewusstsein. Nehmen wir dieses eliatische, abstrakte Sein, nicht? Darüber haben wir ja schon in der ersten Sendung gesprochen und immer wieder sind wir darauf zurückgekommen. Was ist denn dieses Sein, von dem ja bei Parmenides also prädiziert wird, die Ewigkeit, die Mannigfaltigkeit wird verneint, nicht? Auch die Vielheit wird verneint, nicht? Es ist nur eines, nicht? Und unveränderlich, nicht? Also von Veränderung kann da auch keine Rede mehr sein. Was kann es denn eigentlich nur sein, als das Denken, dieses No-Ein, wie das damals hieß, selber? Nicht, dass, also das Sein, das unmittelbar gedacht wird, das ist das Selbstbewusstsein. Wir haben also im Grunde genommen diese transzendentale Synthesis der Perzeption, dass ich denke, dass alle meine Vorstellungen muss begleiten können, also das reine Selbstbewusstsein kann es, ist schon in entfremdeter Form, in gewissem Sinne bei Parmenides also und den anderen eliatischen Denkern, schon angelegt. Und auch diese Gottesvorstellungen, die jetzt keine religiösen Gottesvorstellungen sind, sondern philosophische. Nicht? Wilhelm Weischedel hat dort ja immer ein Buch geschrieben, der Gott der Philosophen. Nicht? Der unterscheidet sich natürlich von dem Gott, an den religiöse Menschen glauben. Nicht? Er ist also in dem Fall identisch mit dem Denken. Nun ist es ja so, Marx spricht ja hier zum Beispiel vom Papiergeld oder vom Geld allgemein. Nicht? Das ist weit vor dem Kapital, vor der Kapitalanalyse geschrieben. Aber die Kapitalanalyse ist von diesen Gedanken durchaus bestimmt. Nicht, was ist denn der Wert einer Ware? Ist das so etwas wie ein Gegenstand, den wir im Denken nur von der Möglichkeit her denken, oder ist es ein Gegenstand, der mit dem Denken immer schon identisch ist, weil es sich vom Denken gar nicht unterscheidet, weil es selber eine Abstraktion ist? Nicht? Alfred Sohn Redl sprach von Realabstraktion. Hm. Also nochmal an der Stelle etwas langsamer und vielleicht zurück, weil wir, ich glaube, die die Bestimmung des Begriffs des Werts heute in Toto nicht mehr leisten werden. Wir können das nur noch andeuten. Ich denke, die Kritik der Religion oder das, was Marx dazu ausgeführt hat, und auch seine Hinweise darauf, dass sozusagen von einem Blick in das Reich des Jenseits zurückzukehren ist, in das Diesseits, und das Diesseits geändert werden muss oder kritisiert werden muss, darin für ihn selbst der Punkt beschlossen lag, sich mit der realen Verfasstheit der bürgerlichen Gesellschaft, der ökonomischen Verfasstheit der bürgerlichen Gesellschaft zu befassen, und darin fand zum Ausdruck der Wandel von dem, dass ursprünglich an Personen gebundene Herrschaft sukzessive verschwand oder verschwunden ist und in die Verhältnisse selbst, also in die Art und Weise, wie die Menschen sich in Gesellschaft aufeinander beziehen, eingegangen ist. Solange Herrschaft gebunden war an Individuen, an Menschen, gab es nicht die Frage danach, ob alle Einzelnen mit darüber befinden, ob sie beherrscht werden oder nicht. Also es konnte keine Vorstellung davon entstehen, ob wir quasi durch die Bekundung unseres Willens eine Herrschaft etablieren, mit der wir einverstanden sind. Erst im Zuge dessen, dass die Ausübung von Herrschaft sich losgelöst hat von einzelnen Subjekten, somit abstrakter geworden ist, kann auch die Vorstellung davon entstehen, dass man Menschen selbst darüber befinden lässt, wie sie beherrscht werden sollen. Das heißt, abstrakter gewordene Herrschaft und die Vorstellung von, in Anführungszeichen, einer Demokratie, einer repräsentativen Demokratie, die hängen unmittelbar zusammen. Und dein Hinweis jetzt darauf, was denn nun möglicherweise das Prinzip ist, durch das die Menschen beherrscht werden, nämlich Geld und das, wofür Geld steht, nämlich Wert, das hat Marx dann ja explizit erst im Kapital gelöst. Und ja, wir können ja mal aus der ersten Auflage des Kapitals das dann nochmal vorlesen. Ich mache das hier mal selbst. Mhm. Dass Arbeitsprodukte, solche nützlichen Dinge wie Rock, Leinwand, Weizen, Eisen und so weiter, Werte, bestimmte Wertgrößen und überhaupt Waren sind, sind Eigenschaften, die ihnen natürlich nur in unserem Verkehr zukommen. Nicht von Natur, wie etwa die Eigenschaft, schwer zu sein oder warm zu halten oder zu nähren. Nicht, aber was sind Eigenschaften, die Dingen nicht natürlich zukommen? Da erinnern wir uns an dieses Sein, das letztendlich nichts anderes ist als das Selbstbewusstsein. In marxischen Kategorien, also die abstrakte Arbeit, nicht, die in den Wert drin steckt. Und das nimmt dann, wenn man das jetzt mal im Lichte dieser ganz frühen Passage aus seinem Werk da nimmt, nicht, das nimmt dann doch ein Denken, das der Theologie sozusagen verwandt ist, nicht, an. Man kann sagen, dass an die Stelle von Religion dann eine neue Religion getreten ist, nicht? Die Walter Benjamin sprach ja sogar davon, nicht? Also von einer Religion des Kapitals, nicht? Dass das religiösen Charakter annimmt. Und das ist keine willkürliche Interpretation von Marx, nicht? In der zweiten Auflage, wo da das Fetischkapitel auch drin ist, nicht? Da schreibt er ja auch da. Also, das noch, aber danach nochmal zum ersten Zitat. Um daher eine Analogie zu finden, müssen wir die Nebelregion der religiösen Welt flüchten. Hier scheinen die Produkte des menschlichen Kopfes mit eigenem Leben begabte, untereinander und mit den Menschen in Verhältnis stehende selbstständige Gestalten. So in der wahren Welt die Produkte der menschlichen Hand. Dies nenne ich den Fetischismus, der den Arbeitsprodukten anklebt, sobald sie als Waren produziert werden und der daher von der Warenproduktion unzertrennlich ist. Worauf Marx hier hinweist, ist ja, dass in seiner Zeit, man kann auch sagen, mit der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft, sukzessive alles, was die Menschen produzieren, einen Charakter annimmt von wahres Sein. Und Warenproduktion zu dem universellen Prinzip wird, alles, was produziert wird in dieser arbeitsteilig produzierenden Welt, in der unabhängig voneinander produzierende Privatarbeiten stattfinden. Alles, was produziert wird, wird zu einer Ware. Und nun stellt sich die Frage ganz einfach, was heißt eigentlich für ein einzelnes Ding Ware zu sein? Dem kommt auf der einen Seite ein Gebrauchswert, auf der anderen Seite ein Tauschwert zu. Aber diese Waren als Waren sind unterschiedlicher Natur. Also ein Kilo Schinken ist eine Ware, ein Paar Schuhe ebenfalls eine Ware, die jeweils einen bestimmten Wert repräsentieren oder als in materialisierter Gestalt darstellen. Nur wie kommt es, dass ich einen Schinken mit ein paar Schuhe gleichsetzen kann? Denn sie enthalten ja oder sind Resultate unterschiedlicher konkret nützlicher Arbeiten, die als Arbeiten nicht vergleichbar sind. Also brauche ich ein drittes, worin sie übereinstimmen. Was du Marx den Wert nennt, nicht? Die sind also wertidentisch, nicht? Und das wird ja bei Marx sehr kompliziert. Kann man den Wert einer Ware in der isolierten Ware feststellen, nicht? Den Wert kann man nicht. Da kann man sagen, wie Baileys oder also die Ökonomen sagten, nein, das ein intrinsischer Wert ist unmöglich, nicht? Heißt das da ja auch, den von Marx auch zitiert. Nee, und es ist ja an der Stelle noch genauer zu bestimmen, worin der Wert genau besteht, was sozusagen seine Substanz ausmacht. Und Marx sagt ja, die unterschiedlichen konkret nützlichen Arbeiten, die können wir nicht vergleichen. Also blieb es auf der Ebene der Reflexion, dann könnte eine Ware mit der anderen Ware gar nicht in Beziehung gesetzt werden. Marx sagt aber, was wir tun, ohne dass wir ein Bewusstsein davon haben, ist, dass wir von der konkreten Gestalt der Verausgabung von Arbeit oder Arbeitskraft absehen und in der Gleichsetzung nur noch darauf rekurriert wird, dass in beiden, also in dem Schinken und in den Schuhen, ein bestimmtes Quantum abstrakt menschlicher Arbeit, das heißt Verausgabung von menschlichem Hirn, Muskel, Nerv in der Zeit enthalten ist. Wobei das im Grunde genommen, wenn man Marx ernst nimmt, eigentlich auch schon zu viel ist, nicht? Da ist ja auch schon noch Physiologisches drin, nicht? In der abstrakten Arbeit ja eigentlich gar nicht mehr, nicht? Das ist ja auch immer wieder problematisiert worden. Diese abstrakte Arbeit entstammt dem rein abstrakten Selbstbewusstsein, nicht? Entschuldige. Ist etwas, was durch sein Gedachtsein bestimmt wird. Wir setzen immer zwei Waren gleich. Das ist ja ein Gedachtsein erstmal. Das ist ein Gedachtsein. diesem Gedachtsein liegt zugrunde, dass wir, um die Vergleichbarkeit überhaupt ermöglichen zu können, die konkret nützliche Arbeit auf ein bestimmtes Quantum abstrakter, nämlich in dem Sinne, wie ich gesagt habe, der Verausgabung von menschlichem Hirn, Muskel, Nerv, reduzieren. Und diese Reduktion, niemand kann, kein Mensch kann einfach nur menschliches Hirn, Muskel, Nerv etc. verausgaben. Sondern wenn er es verausgabt, hat es immer eine bestimmte Form, eine bestimmte Gestalt. Nur, was im Akt des Tausches oder im Akt auf dem Warenmarkt stattfindet, ist, dass wir genau diese Abstraktion vornehmen. Sie nämlich immer unter dem Aspekt betrachten, welches Quantum von abstrakt menschlicher Arbeit in dem vorher genannten Sinne diese Waren als Werte repräsentieren. Und da könnte man dann davon sprechen, ob diese, wie es in der Tradition hieß, eine solche Realabstraktion Wirklichkeit zuzusprechen ist oder ob das eine bloße Fiktion ist. Ja, das heißt dann ja, da eine Analogie zu finden, nicht, müssen wir in die Nebelregion der religiösen Welt flüchten. Nicht? Hier scheinen die Produkte des menschlichen Kopfes mit eigenem Leben begabte untereinander mit Menschen im Verhältnis stehend selbst Gestalt zu in der wahren Welt die Produkte der menschlichen Hand. Das heißt, in der wahren Welt erscheint es so, als würden diese Waren, das heißt Resultate unterschiedlicher, konkret nützlicher Arbeiten, als würden die ein Eigenleben führen, als würden die den Menschen sozusagen sagen, hier zu diesem oder jenem Preis könnt ihr mich haben und eure Bedürfnisse befriedigen. Und da wären wir dann an dem nächsten Punkt. Ja, wir müssen ja um 22 Uhr ja. abschließen. Deshalb sagte ich vorhin. Und wir sind auch an einer Stelle, wo man vielleicht noch mal kurz klar machen wollen, weswegen das nächste Mal wird Thema sein, also Dialektik und Positivismus, nicht? Also was da im Positivismusstreit unter anderem, aber nicht nur, diskutiert worden ist, nicht? Deswegen haben wir das ja jetzt auch mit der Religionskritik erstmal gemacht. Mhm. Nicht? Man kann das ja nochmal ein bisschen erklären, warum das erstmal notwendig ist. Ein positivistisches Denken oder auch nur ein empiristisches Denken, das nur wahrnehmbare Gegenstände für wirklich hält und dem Denken und seinen Äußerungen überhaupt keine Wirksamkeit zuspricht, kann schlechtweg so etwas nicht begreifen, was Marx im Kapital thematisiert. Richtig, und Positivismus für positivistisches Denken wird es den Begriff des Werts im Sinne von der Marx- und Kapitalanalyse nicht geben. Ist eine bloße Mystifikation. Das ist, was man ja auch bemerkt, dass wenn es darum geht, den Wert zu definieren oder so etwas, sich darum drücken, das kann man nicht machen, und, nicht, wir müssen da ganz, den ganz fallen lassen. Oder sie interpretieren den aber Begriff, wenn man dann deren eigenen Bücher weiterliest, werden dann immer irgendwelche Waren doch wertgleich gesetzt. Nicht? Ja. Sie wissen also nicht, dass, was sie tun. In Kritik der Wertform hat ja Hans-Georg Backhaus da sehr viele schöne Beispiele aus der unpolitischen Ökonomie gezogen, wo die ja tatsächlich immer das Gegenteil von dem tun, was sie behaupten. Und das werden wir also das nächste Mal dann näher thematisieren. Also welche Erfordernisse muss also das Denken haben, um einen großen Teil unserer menschlichen Praxis zu begreifen. Oder man kann auch darüber hinaus sagen, im Sinne von Marx, ein Selbstbewusstsein ist nicht dann ein Selbstbewusstsein, wenn es um die Bedingungen seiner eigenen Reproduktion weiß. Und das heißt, in diesem Sinne stehen wir in der Tradition der Aufklärung und werden versuchen, deutlich zu machen, was Wert, wie der Wert zu bestimmen ist.